der Hund. Die Katze. Die Kuh. Das Schwein. Die Eule. Der Bär. Die Ente. Der Frosch. Der Fisch. Das Lamm. Das Huhn. Der Hahn. Der Elefant. Der Dinosaurier. Die Blume. Das Auto. Der Lastwagen. Der Zug. Das Feuerwehrauto. Die Uhr. Die Trompete. Der Roboter. Der Clown. Der Stern. Die Sonne. Der Apfel. Die Trauben. Die Banane. Die Erbsen.